Fünffach Fernsprecher Telekommunikatia Polska Strandpromenade Swinemünde 3 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören 4 gelbe Fernsprecher und ein silberner Fernsprecher, wobei auch hier ganz rechts der gelbe Fernsprecher etwas niedriger angebracht ist. Ich sehe allerdings jetzt hier ein Behindertenzeichen, das ist ein Fernsprecher für Rollstuhlfahrer. Rechts von dem Rollstuhlfahrer-Fernsprecher befindet sich ein schwarzer Papierkorb, in dem eine leere Schnapsflasche enthalten ist, sowie zahlreiche Zigarettenpackungen, Apfelkitsche, Zigarettenkippen und zerknüllte Papiertaschentücher. Ansonsten gehört zur unmittelbaren Ausrüstung 3 Herren in orangefarbenen Westen, die hier auf der Strandpromenade Pflasterarbeiten vornehmen und gerade Pflastersteine festklopfen und dabei ein Gespräch führen. Sie sind mit einem Stampfer ausgerüstet, einer roten Schubkarre, 2 Schaufeln und einem Straßenbesen. Gegenüber der Fernsprecher befindet sich die Griffbar Smazalina, ein überdachtes Gelände, wo an einigen Andenkenständen Postkarten, Muscheln, Gürtel und anderer Krimskrams angeboten wird. Ansonsten hier auf der Strandpromenade keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.